Ja, also wie bei allen Veranstaltungen, ich habe mir das nicht selber ausgedacht, sondern sollte das machen. Fangen mal einfach mit der Ankündigung an. Jetzt hatte ich ja geschrieben, dass die kritische Psychologie Folgendes behauptet. Ist es laut genug da hinten? Ah, muss also brüllen. Gestern auch. So. Also, die kritische Psychologie behauptet erstens, menschliches Handeln ist gesamtgesellschaftlich und nicht bloß sozial vermittelt, also nicht bloß über Situationen wie wir uns hier befinden. Das heißt also mit gesellschaftlichen Bedingungen und Bedeutungen. Zweitens, diese Vermitteltheit ist eine Vorannahme, generelle Vorannahme, aber kein schon unmittelbarer Tatbestand, kein Erfahrungstatbestand, sondern muss jeweils konkret herausgearbeitet werden. Und drittens, die Wissenschaftssprache der Psychologie generell, behauptet Holzkamp, ist nicht der Bedingtheits-, sondern der Begründungsdiskurs. Das heißt, Psychologie vom Standpunkt des Subjekts. Ich werde es ja noch nachher erläutern natürlich. Die Frage ist nur, wenn das alles stimmt, dann ist die Frage, wie dieser Standpunkt des Subjekts, von dem aus geforscht werden soll, wie der mit den Lebensbedingungen empirisch vermittelt werden kann. Das ist die eigentlich zentrale Frage und das ist dann auch die Aufgabe dieser Bedingungs-, Bedeutungs-, Begründungsanalyse. Dabei ist, um das gleich zu sagen, es geht nicht darum, von Bedingungen irgendwelche Sachen auf einzelne Fälle runter zu konkretisieren, sondern von konkreten Problemen von Menschen aus zu gucken, welche Bedingungen dafür relevant sein können. Was natürlich immer auch heißt, dass das strittige Bezüge sind, weil das, was als relevante Bedingungen in Erscheinung tritt, natürlich nicht von vornherein klar ist. Ich werde bei dieser Darstellung auch ein paar Projekte skizzieren, bei denen das eine Rolle spielte und hatte auch geschrieben, das muss man dann natürlich zeitlich ein bisschen berücksichtigen, dass Fragen und Problematisierungen bezüglich eigener wissenschaftlicher bzw. Qualifikationsarbeiten willkommen sind. Deswegen ist die Frage, ob es jemand gibt, der oder die eigene Arbeiten oder Probleme wissenschaftlicher Art bezogen auf dieses Problem einbringen will. Du vielleicht. Okay, müsstest du dich dann einfach melden, wenn du denkst, das wäre jetzt so ein Punkt, wo du mal reingrätschen könntest. Also generell habe ich nichts dagegen, wenn Fragen gestellt werden und diskutiert wird, dann werde ich sehen, dass ich das dann entsprechend umstrukturiere. Gut, also es geht erstmal um die zentrale Rolle von Bedingungen. Jetzt könnte man sagen, wenn man aus der Psychologie kommt, was ist das Problem? Sind nicht auch in der akademischen, experimentellen Psychologie Bedingungen sehr wichtig, spielen sie nicht eine zentrale Rolle? Kann man sagen, ja, das stimmt. Und zwar Bedingungen als unabhängige Variablen. Also in der Mainstream-Psychologie tauchen Bedingungen als unabhängige Variablen auf. Was da aber vom Standpunkt der kritischen Psychologie aus systematisch fehlt, sind drei Aspekte. Erstens, das sind die Bedeutungen, die seitens der Versuchspersonen den Bedingungen zugemessen werden. Die Bedingungen werden behandelt, als würden die überall gleich wirken. Jedenfalls das ist auch, was theoretisch mit bedacht ist. Zweitens, die Gründe, die die Versuchspersonen haben, irgendwelche Bedeutungen zuzuweisen, davon wird abgesehen. Und drittens sind die Bedingungen als unabhängige Variable von konkreten Lebensverhältnissen abstrahiert. Das sind die drei Aspekte, die man nennen kann, wie in der Mainstream-Psychologie, Experimentalpsychologie Bedingungen auftreten, aber eben mit diesen Einschränkungen. Und die kritische Psychologie, großkotzig wie sie ist, will das alles mit berücksichtigen. Um darzustellen, warum und wie und mit welchen Problemen das verbunden ist, will ich nun erstmal kurz skizzieren, was eigentlich Psychologie oder Forschung vom Standpunkt des Subjekts bedeutet, um dann zu erläutern, wie das mit Lebensbedingungen vermittelt werden kann. Es geht also um Methodenvorstellungen Und die lassen sich sicher allgemein als qualitativ kennzeichnen. Also nicht quantitativ, also nicht sozusagen mit numerischen Daten, sondern eher mit qualitativen Daten. Das kann man sicher sagen. Aber da die kritische Psychologie nicht in erster Linie ein Methodenansatz ist, sondern ein inhaltlicher Ansatz, ergeben sich auch die Besonderheiten ihrer Methodenvorstellung eigentlich nicht aus den Eigenarten irgendwelcher Einzelmethoden oder aus übergreifenden methodischen Orientierungen, sondern aus den inhaltlichen, man könnte auch sagen, kategorialen Voraussetzungen psychologischer Forschung und Praxis, das heißt aus den inhaltlichen Voraussetzungen einer Psychologie vom Standpunkt des Subjekts. Da will ich jetzt kurz auf die Aspekte eingehen, die dafür erforderlich sind und es kurz entwickeln, nochmal aus der Kritik des Experiments, um es dann positiv bestimmen zu können. Also in der Versuchsperson, Versuchsleitungs, in dem Verhältnis, ist die Gleichberechtigung einer dialogischen Beziehung aufgegeben. Es gibt im Experiment keine dialogische Beziehung, sondern es gibt ein Herrschafts- und Machtverhältnis, nämlich zwischen der Versuchsleitung und der Versuchsperson. Dann, wie schon angedeutet, die bedeutungsvolle Welt des Individuums wird auf Reize und Variablen verkürzt. Es geht nicht um Bedeutung, sondern um Reize. Und die experimentelle Forschung geht von einem Individuum aus, das sich den gegebenen Bedingungen, nämlich den von der Versuchsleitung gesetzten Bedingungen, anpassen muss. In die es nicht eingreifen kann, die es nicht verändern kann. Insofern ist hier, kurz zusammengefasst, methodisch nur die Bestimmtheit durch Bedingungen erfassbar, aber nicht der Umstand, dass Menschen sozusagen in, wie wir sagen, subjektiver Bestimmung auch in Verhältnisse eingreifen können. Wer im Experiment als Versuchsperson versucht einzugreifen, fliegt raus. Also im Experiment wird fassbar, was Leute unter bestimmten Bedingungen tun, die bereit sind, sich dem total anzupassen, mit den Reduktionen nur Reize und Absehen von Gründen. Abgesehen ist das der Punkt, der da kritisiert worden ist. Und aus dieser Kritik ergibt sich schon, wenn man so will, das Minimalprogramm kritisch-psychologischer Forschung, schon aus diesem Negativen heraus. Erstens, es geht darum, den Zusammenhang von objektiver Bestimmtheit durch lebensweltliche, gesellschaftliche Bedingungen und subjektiver Bestimmung Rechnung zu tragen, beides. Also auch Handlungsmöglichkeiten herauszuarbeiten, in die Verhältnisse einzugreifen, nicht bloß sich anzupassen, zu unterwerfen und diese Handlungsmöglichkeiten möglichst auch zu erproben. Wozu natürlich auch die Erhebung unverkürzter subjektiver Sichtweisen gehört. Ja, das war das Erste. Zweitens, die inhaltliche Bedeutungshaftigkeit sozusagen der menschlichen Welt und Selbstbegegnung, die inhaltliche Bedeutungshaftigkeit gegenüber bloßen Reizen, muss berücksichtigt werden. Wobei eben das, was da als bedeutsam erfahren wird, auch gesellschaftstheoretisch, aus der Psychologie aus formuliert, eben interdisziplinär erfasst werden muss. Gesellschaftliche Verhältnisse sind ja kein psychologischer Sachverhalt, sondern ökonomischer, soziologischer oder sonst wie. Das heißt, man ist eigentlich auf interdisziplinäre Bezüge angewiesen, ist damit natürlich auch in die Debatten mit verwickelt, die im Hinblick auf diese Wissenschaften bestehen. Und vielleicht der wichtigste Punkt, dass gegenüber der Asymmetrie, die im Experiment besteht, eine Symmetrie zwischen den Beteiligten, an der Forschung Beteiligten bestehen soll. Eine Symmetrie, die nach Möglichkeit zu einem Forscher, Mitforscher oder Forschenden, Mitforschenden Verhältnis zu entwickeln ist. Dass also Forschende und also professionell Forschende und andere sozusagen auf Augenhöhe miteinander stehen und auch die sogenannten Beforschten eben keine Beforschten sind, sondern als Mitforschende konzipiert sind. im Anschluss an diesen dritten Punkt, der, glaube ich, eigentlich das zentrale Bestimmungsmoment kritisch-psychologischer Forschung ist, lässt sich sagen, dass also die Kennzeichnung kritischer Psychologie als einer Psychologie vom Standpunkt des Subjekts, übrigens vom Standpunkt des Subjekts und nicht zum Standpunkt des Subjekts, dass die Kennzeichnung einer Psychologie vom Standpunkt des Subjekts nicht metaphorisch gemeint ist, also irgendwie so ein bisschen so, ja, wir berücksichtigen die Sichtweise und dergleichen, sondern es ist wörtlich gemeint, und zwar nochmal in dem Sinne, dass die Leute nicht beforscht werden, sondern selber auf der Forschungsseite stehen und dass es darum geht, wie sie die Welt wahrnehmen und wie sie sozusagen mit den problematischen Aspekten ihrer Welt- und Selbstbegegnung umgehen bzw. Handlungsmöglichkeiten entwickeln können. Die Fragestellung, wie Bedingungen auf Menschen wirken, die also im Experiment in besonders starkem Maße, wenn man so will, methodisch auf den Begriff gebracht wird, ist in unserer Terminologie eine kontrollwissenschaftliche Frage. Man will kontrollieren, wie Bedingungen wirken und dann möglicherweise auch Bedingungen entsprechend verändern, um veränderte Wirkung zu kriegen. Und das ist sozusagen die Herangehensweise im Bedingtheitsdiskurs. Also Bedingtheitsdiskurs bedeutet, dass Bedingungen so aufgefasst werden, dass sie auf Menschen wirken und aber nicht, dass sozusagen Menschen zu diesen Bedingungen ein Verhältnis entwickeln. Und das nennen wir Bedingtheitsdiskurs. Auf der anderen Seite sollen, also auf der subjektwissenschaftlichen Seite, sollen Theorien zur Selbstverständigung der Subjekte entwickelt werden. Also nicht Überprüfung vorhergefasster Theorien über die Wirkung von Bedingungen, sondern die Entwicklung von Theorien zur Selbstverständigung der Beteiligten. Und das noch lauter. Ja, okay. Wenn die da natürlich noch mit ihren Hämmern da ankommen, dann bin ich natürlich etwas am verlorenen Posten, ja. Sozusagen das Gegenteil, was damit also verbunden ist, das ist das, was wir Begründungsdiskurs nennen. Also die Erfahrung von Bedeutungen, die Bedingungen für die Leute haben und der subjektive Einfluss auf diese Bedingungen. Jetzt würde ich mal gerne zitieren, wie Holzkamp in seinem nachgelassenen Manuskript 1996 den Begründungsdiskurs definiert. Wir haben es bei... Ja, weiß ich nicht. Also dann ist die Frage ist zwischen nichts verstehen und ersticken. Das ist die Alternative offensichtlich. Sie fragen, was euch lieber ist. Es gäbe auch die Möglichkeit, ein Mikrofon. Ich weiß nicht, ob hier eine Lautsprecheranlage ist. Die ASH ist ja super ausgestattet. Und jetzt könnten wir mal probieren, geht das Teil hier an. Also bei mir zeigt es jetzt auf jeden Fall was an. Ja. Kommt so damit zurecht, dir das irgendwie ins Ohr zu hängen. Können wir so halten, oder? Kannst du es auch einfach halten. Ich glaube, das ist so fancy, so um am Ohr zu haben. Am Ohr? Ich kenne das nur so mit Umhängen. Huch. Ist okay? Fühlt sich aber ziemlich blöd an, wenn ich so. Also du kannst es auch in der Hand halten. Ja, ich spuck mal, wie ich jetzt hier so klarkomme mit meinem Ohr. So in die Tasche tun, ja. Ich gucke jetzt erstmal, wie es so geht. Viel weiter sehen. Ja. Also ich hatte gesagt, ich will mal jetzt zwischen Bedingtheits- und Begründungsdiskurs nochmal etwas, wie Holzkamp das etwas lapidar formuliert hat. Er sagt Folgendes, ich zitiere das jetzt, wir haben es beim Begründungsdiskurs weder mit einer Methode noch mit einer Theorie zu tun, sondern mit einer bestimmten Diskursform intersubjektiven Umgangs. Entsprechend liegt die einzige Möglichkeit, den Begründungsdiskurs in seiner Besonderheit zu qualifizieren darin, ihn vom Bedingtheitsdiskurs abzuheben. Also er sagt, die einzige Möglichkeit, den Weg zu begründen, ist, ihn vom Bedingtheitsdiskurs abzuheben. Und der Bedingtheitsdiskurs ist eben nicht ein Bedeutungsbegründungszusammenhang, sondern eben ein Ursache-Wirkungszusammenhang. Und er sagt, das ist sozusagen es ist im Grunde erstmal eine Entscheidung, ob man sagt, dass Menschen Wesen sind, die nach Bedeutung handeln, die in ihre Verhältnisse eingreifen können, oder ob man sie praktisch wie Organismen behandelt, die sich nur um sozusagen Bedingungen anpassen können. Das ist sozusagen der zentrale Unterschied. Und insofern ist jetzt die kritische oder eben auch subjektwissenschaftliche Psychologie darauf aus, den Begründungsdiskurs in der Psychologie Geltung zu verschaffen. Und wie das passiert, wird dann jetzt im Weiteren vermittelt sein mit der Frage, wie man dann unter den Aspekten das mit den gesellschaftlichen Bedingungen und Bedeutung vermittelt. Jetzt will ich mich erstmal ein bisschen provokativ auf das Problem konzentrieren, dass einerseits diese subjektwissenschaftliche Psychologie die objektive Realität zur Kenntnis nehmen soll, andererseits aber eine Psychologie vom Standpunkt des Subjekts sein soll. Man kann auch sagen, vom Standpunkt des verallgemeinerten Subjekts, das würde heißen, also generell in diesem Begründungsdiskurs. Aber trotzdem scheint ja erstmal ein Problem darin zu liegen, dass man sagt, wir haben objektive Bedingungen. Irgendwie objektiv heißt ja intersubjektiv wie nachvollziehbar. Und auf der anderen Seite den subjektiven Standpunkt des Subjekts. Wie kriegt man das sozusagen in Zusammenhang gebracht oder auch in gewisser Weise auseinanderklamüsert? Eine der frühen kritisch-psychologischen Kritiken an der Psychologie war ja, sie würde die Beschaffenheit der objektiven Realität ausklammern. Also beispielsweise auch im Experiment, da sind zwar irgendwelche Bedingungen, aber das ist ja nicht die objektive Realität, sondern das sind vom Experimentator geschaffene Reize. Also das würde die Psychologie ausklammern. Und wir wollen dem Geltung verschaffen. Dazu hat Klaus Holzkamp mal in einem seiner zentralen Aufsätze 1977 Folgendes geschrieben, mit dem er zeigen will, dass die objektive Realität ausgeklammert wird. Berühmt geworden ist folgendes Beispiel Levins für die vermeintlich psychologische Irrelevanz objektiver gesellschaftlicher Tatbestände. Levin ist einer der bedeutendsten Psychologen des 20. Jahrhunderts, und also ist schon durchaus sinnvoll, sich an dem dann auch sozusagen abzuarbeiten. Also der bringt jetzt ein Beispiel von Levin, wo die Irrelevanz der objektiven Verhältnisse gezeigt werden soll. Ich zitiere jetzt, wie Holzkamp Levin zitiert. Wenn die Mutter einem ungezogenen Kinde mit dem Polizisten droht, so kommt es für die Darstellung und Erklärung des Verhaltens des Kindes nicht auf die rechtliche oder soziologisch tatsächliche Macht des Polizisten über das Kind an, sondern auf jene Macht, die der Polizist dem Glauben des Kindes gemäß besitzt. Ähnlich wie die physikalischen sind vielmehr auch die sozialen Fakten nur insoweit und in der Form in die Darstellung der psychologischen Gesamtsituation aufzunehmen, wie sie für das betreffende Individuum im vorliegenden Zeitpunkt wirksam sind. Das ist also sozusagen, wie Holzkamp sagt, die objektive Realität in einer unabhängig von dem einzelnen Standpunkt erfassten Realität ist sozusagen nicht enthalten. Jetzt füge ich hinzu, man könnte sagen, dass diese Formulierung Levins aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts eine schwächere Fassung dessen ist, was in der Soziologie Dorothy und William Thomas 1928 in ihrem berühmten Thomas-Theorem meinten. Und zwar, übersetzt, wenn Menschen Situationen als real definieren, sind sie real in ihren Konsequenzen. Also wenn Menschen Situationen als real definieren, sind sie real in ihren Konsequenzen. Sogenannte Thomas-Theorie. Zentral wichtiger Satz aus der Soziologie. An der Position Levins kritisiert Holzkamp jetzt, dass damit die Realitätsangemessenheit sozialer Kognitionen aus der sozialpsychologischen Theorienbildung ausgeschlossen ist. Also man sagt, das ist jetzt die Realität doch nur auf, wie das Individuum sie wahrnimmt, dann ist die Realitätsangemessenheit ausgeschlossen. Weiter sagt auch Holzkamp, wenn dieses Kind jetzt zum Beispiel den Polizisten wahrnimmt als Freund und Helfer, dann wird später unter Umständen ganz böse erschüttert sein, wenn es den ersten Knüppel auf dem Kopf hat. Also dass da sozusagen auch subjektive Irrtümer dann möglicherweise praktisch korrigiert werden. Aber erst geht es da darum, welche Bedeutung hat jetzt Realität aus der Sicht des Einzelnen? Und er sagt eben, der verschiedenen Theorien gelingt das Kunststück, Kognitionen unabhängig von ihrer Angemessenheit gegenüber dem, was kogniziert wird, zu definieren. So, und damit, nach diesen Bemerkungen über Levin und Holzkamps Kritik daran, ist die Frage jetzt die, wie man diese Kritik sozusagen mit einer Psychologie vom Standpunkt des Subjekts zusammenbringen kann. Denn Standpunkt des Subjekts, sagte ich ja, ist die Welt, wie das Individuum sie erfährt. Das wäre doch eigentlich Levin, das wäre Thomas. Ja. Aber das Problem ist, das ist nur die halbe Miete. Und das ist erkennbar, wenn wir, glaube ich jedenfalls, wenn wir mit dem kritisch-psychologischen Begriff der Prämissen operieren. Prämissen sind ja von mir oder jeweils mir, dem Einzelnen, akzentuierte Handlungsbedeutungen, die wieder auf gesellschaftliche Bedingungen verweisen. Für die, die das nicht kennen, das könnten ja einige sein, will ich jetzt ganz kurz zusammenfassen, weil ich das danach dann berücksichtigen will. Die Welt, also objektive Bedingungen, sagen wir, objektiv-ökonomische Bedingungen sind aufzuschlüsseln als Bedeutung. Bedeutung heißen in dem Falle Handlungsmöglichkeiten bzw. Behinderungen. Also ein Ensemble von Handlungsmöglichkeiten und Behinderungen, zu denen das Individuum sich verhalten kann und muss. Also wir haben diese objektiv-ökonomischen Bedingungen, die aber sozusagen unter psychologischen Gesichtspunkten erfasst werden müssen als Bedeutung, immer unter dem Aspekt Handlungsermöglichung, Handlungsbehinderung. Speziell nochmal unter dem Aspekt, auch welche Machtverhältnisse in diesem Verhältnis von Ermöglichung und Behinderung zum Ausdruck kommen. Und für das Individuum werden diese Bedeutungen dann zu Handlungsprämissen, das ist der zentrale Ausdruck, zu Handlungsprämissen, wenn das Individuum im Zuge gegebener Lebensproblematiken, subjektiver Handlungsnotwendigkeiten, Handlungsintention entwickeln muss und sozusagen konkret sich mit diesen Bedeutungen auseinandersetzen muss. Das heißt, Prämissen sind vom Individuum quasi herausgegliederte Aspekte von Bedeutungskonstellationen. Und insofern sagen wir, sind Handlungen in Bedeutung begründet. Ich muss ganz kurz so sagen, ich habe es gestern auch mit dem Beispiel gemacht, also man kann sagen, das Bildungssystem was wir haben, was auch in bestimmte Produktionsverhältnisse eingebettet ist, das kann man sagen, sind sozusagen Bedingungen in dem Sinne. Diese Bedingungen enthalten für die im Bildungssystem sich aufhaltenden, sich reproduzierenden Leute bestimmte Handlungsmöglichkeiten und Behinderungen. Für Studierende, für Lehrende, wie auch immer. Aber jedenfalls jetzt auch vom Standpunkt von Studierenden aus gesehen, ist das, was sie erleben dann in Studienordnung, Prüfungsordnung und so weiter, eine Möglichkeit, also ein Verhältnis von Behinderungen und Ermöglichungen. Und wie die Einzelnen jetzt damit umgehen, auch mit ihren Intentionen und Zielen, das ist, was sie aus diesen Bedeutungen für sich als Prämissen akzentuieren. Also wie gehe ich als Studentin, als Student mit der Frage der Notengebung um, wie gehe ich mit Prüfungsanforderungen um, versuche ich aus welchen Gründen und Prämissen heraus Gruppenarbeit oder lieber einzelne Arbeit, wie bewege ich mich in diesen Konkurrenzverhältnissen, in der permanenten Überprüfung, dann hätten wir genau diese Punkte, einerseits diese Bedingungen, die Bedeutung, die sich rausarbeiten lassen, und dann aber die Art und Weise, wie das einzelne Individuum das sozusagen für sich akzentuiert, wo wir natürlich jetzt auch schon mit dieser Bedingungsanalyse ein bisschen dazu gesagt haben. In dem Maße oder unter dem Aspekt, dass wir diesen Prämissenbegriff haben, der eine spezifische Vermittlung individueller Existenz mit gesellschaftlichen Bedingungen hat, gehen wir meines Erachtens auch über Levin und dieses Thomas-Theorem hinaus. Nämlich einerseits gibt es in der Tat eine Differenz zwischen subjektiver Wahrnehmung und dem Wahrgenommenen. In einer Art und Weise, dass das über Prämissen vermittelt werden kann. Und wie ich es eben auch schon gesagt habe, das geht dann zum Teil mit, oder muss mit interdisziplinären Bezügen einhergehen. Das heißt, die objektive Realität wird nicht entwichtigt, es wird auch nicht von ihr abgesehen. Sie wird sozusagen als solche mit entsprechenden wiederum wissenschaftlichen Begriffen wahrgenommen und zu den Wahrnehmungen des Individuums ins Verhältnis gesetzt, über diese Bezüge von Bedeutung und Prämissen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wie die Vermittlung im Prinzip stattfindet. Einerseits zu sagen, wir machen eine Psychologie vom Standpunkt des Subjekts, aber sozusagen auch in Rekonstruktion objektiver Bedingungen und damit verbundener Bedeutung. Also das wäre jedenfalls erstmal der Ansatzpunkt, mit dem man das also klären kann. Also weder eine Determination von Bedingungen, weder eine Determination durch Bedingungen, dass die Bedingungen auf das organismisch gedachte Individuum wirken, sondern die Individuen verhalten sich dazu. Gleichzeitig auch nicht ein Absehen von den realen Bedingungen, also wie das im Experiment passiert, sondern die werden analysiert mit nicht-psychologischen Methoden. Und darüber, dass die Frage stellbar wird, wie eigentlich die Individuen diese Bedingungen wahrnehmen und unter welchen Prämissen sie das tun, ermöglicht dann die Verbindung von beiden, und zwar vom Standpunkt des Subjekts aus. So, das ist auch eine zentrale Perspektive in diesem posthumen Lebensführungstext von Klaus Holzkamp, der damit in gewisser Weise an das erste kritisch-psychologische Projekt von 1978, nämlich Subjektentwicklung in der frühen Kindheit, anknüpft, dessen Gegenstand das alltägliche Zusammenleben von Kindern und Erwachsenen gewesen ist. Und auf der letzten Seite dieses Lebensführungstextes, der ja sozusagen weder jemals korrigiert worden ist, noch zu Ende geführt worden ist, steht, und dann bricht es eben ab, nächstes Mal, von Phänographie zu Bedeutungen, nicht nur Änderung des Diskurses, sondern wachsende Welthaltigkeit der Aussagen. Es geht darum, jetzt wieder Zitat, wie in der Selbstverständigung schrittweise bloß individuell subjektive Beziehungsform überschritten wird, und um den Umstand, dass individuelles Handeln notwendigerweise Realisierungsform von Bedeutungsstrukturen ist und mit den gesellschaftlichen Sozialstrukturen vermittelt ist. Da dann Widersprüche. Und da bricht das Manuskript ab, und das ist genau der zentrale Punkt, wo es weitergegangen wäre. Nämlich, was aber nichts Neues ist, was vorher in so und so vielen Manuskripten schon drinsteht. Also wäre jetzt nichts Neues, das habe ich schon gesagt, also diese, dass da also im Hinblick darauf eigentlich wenig substanziell Neues gekommen ist, aber es zeigt, dass es darauf hinauslief. Und wir denken, dass nur in diesem Verhältnis zu objektiven Lebensbedingungen auch menschliche Subjektivität in der kritischen Psychologie denkbar ist. So, und damit schließt eine Psychologie vom Standpunkt des Subjekts, ich zitiere nochmal Holzkamp aus der Grundlegung der Psychologie, die Berücksichtigung objektiver Bedingungen keineswegs aus, sondern ein. Ausgeschlossen ist damit lediglich die Verkürzung meines Realitätsbezuges auf meine Bedingtheit und der Absehung von Verfügungsmöglichkeiten. Das wäre einer der von mir genannten Aspekte, Bedingungen nur so zu sehen, dass sie auf Individuen wirken, aber nicht sich damit auseinanderzusetzen, wie eigentlich Individuen auf Bedingungen selber einwirken können und es machen können. Also dass das individuelle Erleben und Verhalten eben nur verständlich werden kann, wenn die gesellschaftlichen Bedingungen berücksichtigt werden. So, und deswegen ist auch eben eine gesellschaftstheoretische Analyse dieser Bedingungen nötig. Also das macht die interdisziplinäre Bedeutung dieser Auffassung aus. Aber, und das meines Erachtens ein zentraler Punkt, die konkrete psychologische Bedeutung der Bedingungen hat sich vom Standpunkt des Subjekts aus zu erweisen. Es gibt die Differenz zwischen Bedingungen und dem Standpunkt des Subjekts, aber die konkrete psychologische Bedeutung erweist sich vom Standpunkt des Subjekts, so habe ich es jedenfalls in meiner Einführung formuliert. So, was heißt das jetzt für diese Bedingungsbedeutungsanalyse? Also der logisch erste Schritt besteht dann darin, den Beteiligten, also es geht ja immer um, also eigentlich immer um konkrete Probleme, die den Beteiligten gegebenen Handlungsmöglichkeiten und Behinderungen gemäß der Lebenslage der Beteiligten oder der Betroffenen herauszuarbeiten. Dabei ist man, wie gesagt, auf vorgängige gesellschaftstheoretische Analysen angewiesen. Man könnte auch sagen, es geht darum, gesellschaftsbezogene Sachverhalte psychologisch zu konkretisieren, nicht zu psychologisieren, sondern auf ihre möglichen psychologischen Gehalte hin zu analysieren. Das ist das, was wir Bedingungsbedeutungsanalyse nennen. Sobald es über allgemeine Bestimmungen von Verhältnissen hinausgeht, also mein, wenn ich jetzt eben zum Hochschulsystem gesagt habe, da kann ich, wie gesagt, allgemeine Sachen thematisieren. Ich kann also sozusagen die Frage also des, auch der Selektivität dieses Bildungssystems thematisieren. Ich kann sozusagen, wenn man so will, gesellschaftstheoretisch oder eher skalentheoretisch das Benotungssystem in seiner Irrationalität charakterisieren, das ja sozusagen darin besteht, dass eine Objektivität vorgetäuscht wird, die gar nicht existiert. Und das kann ich alles im Prinzip machen und insofern auch Bedingungsbedeutungsanalysen vornehmen, also ständiger Vergleich, man wird ständig skaliert, die Leistungen werden sozusagen sollen auf einer Skala abgebildet werden, vor allen Dingen aber so, dass die Beteiligten quasi ins Verhältnis gesetzt werden, in Rangordnung gebracht werden. Das kann ich also so thematisieren. Wenn ich aber dann darüber hinausgehe und wissen will, wie die Einzelnen damit umgehen, dann kann ich das nicht mehr über die Köpfe der Betroffenen hinweg machen. Sondern das ist dann nur die Voraussetzung. Sondern das kann dann nur mit deren aktiver Beteiligung erfolgen. Und da wird dann auch diese Notwendigkeit des Mitforschens und der Partizipation der Betroffenen noch deutlicher, wenn wir zu dem zweiten herausbrechbaren Schritt kommen, nämlich der Begründungsanalyse. Bedingungsanalyse, Begründungsanalyse. Da geht es ja darum, zu analysieren, aus welchen Gründen eigentlich die Betroffenen bestimmte Handlungsalternativen wahrnehmen. Warum machen sie es so und verwerfen andere? Was klammern sie möglicherweise aus? Und die Voraussetzung ist eben die, dass die Menschen daran beteiligt sind, dass sie auch in gewisser Weise in Problemsituationen so stecken, dass sie sich für die Frage überhaupt interessieren. Das ist ja eines der zentralen Probleme eines Mitforschungskonzepts, dass es ein gewisses Interesse der Beteiligten voraussetzt. Wenn jemand sagt, mich interessiert mich absolut ein Scheißdreck, dann ist natürlich auch kein gewisses Interesse da, als Mitforschende in Erscheinung zu treten, was manchmal zum Problem subjektwissenschaftlicher Forschung werden kann. Beispielsweise auch in Qualifikationsarbeiten, wo das wesentliche Interesse der Leute, die Qualifikationsarbeiten schreiben, darin besteht, die Qualifikation zu kriegen und auch sich möglicherweise dabei fortzubilden, aber nicht zwingend, dass Leute, die da beteiligt sind, auch eigene Interessen damit verfolgen können. Und das ist zum Teil so, dass wenn dann versucht wird, bei solchen Qualifikationsarbeiten, also Leute zum Mitmachen zu gewinnen, dass sie dann sagen, ja, du bist ja irgendwie ein netter Mensch und ich mache das auch für dich, aber also mir ist das selber ein bisschen egal, aber mach mal ruhig, ich kann mich da interviewen oder also ich mache da schon irgendwie mit oder wenn Leute dann so Interviews, wenn Interviews geführt worden sind und dann ist die Frage, ob die dann sich dann mit beteiligen wollen, nochmal zu autorisieren, was sie überhaupt erzählt haben oder vielleicht in die Auswertung einzusteigen, dass die dann sagen, es war zum Beispiel bei bosnischen Flüchtlingsfrauen der Fall, wo es um deren ja, traumatische Erfahrung ging, wo die dann sagten, es war insofern noch ein besonderer Fall, weil die Studentin selber in deren Originalsprache mit ihnen reden konnte, wo die dann sagt, naja, also du bist ja die Wissenschaftlerin, wir verstehen da nichts von, mach du mal, also du wirst das schon richtig machen. Ne? Also wo diese Frage der, des Interessiertseins und der Mitforschung dann unter den Bedingungen gar nicht realisierbar ist. Aber auch die Fragestellung selber auch nicht von denen ausging, sondern eben im Rahmen dieser Qualifikationsarbeit, die uns sehr gut war. Auch sehr interessant war, auch noch interessante Ergebnisse gezeigt hatte, aber so natürlich an, mit den Interessen der Beforschten, wie man es eigentlich nicht so sagen sollte, eigentlich wenig vermittelt war. Die haben für sich da keine Möglichkeiten gesehen, da neue Problemsichten oder anderes zu entwickeln. Aber die... Die sich aber jetzt immer wieder stellende Frage ist die, vor allem wenn man von dem Standpunkt der Subjekte ausgeht, welche der unendlich vielen vorstellbaren Bedingungen sind eigentlich in welchem Ausmaße relevant und müssen in welchem Ausmaße analysiert werden. Das heißt auch, wie kommt man über eine gewisse Beliebigkeit des Herausgreifens von Bedingungen in der Analyse hinweg? Das ist eine der Fragen, die immer wieder auftaucht. Wenn ich sage, ich mache es ja nicht so, dass ich von den Bedingungen runterkonkretisiere aufs Individuum, sondern vom Individuum ausgehe. Wie komme ich davon weg? Ein Ansatzpunkt ergibt sich daraus, dass diese Bedingungsbedeutungsanalyse ja nicht quasi von eigenständigem Wert ist, wie meinen wir jetzt in einer soziologischen Analyse oder ökonomischen Analyse, sondern dass sie unselbstständiger Bestandteil einer psychologischen Analyse ist. Also ausgedacht von psychologischer Analyse, in welchem Maße oder wie einzelne ökonomische, soziologische, historische und weiter Analysen in unterschiedlichem Ausmaße zu berücksichtigen sind, aber auch nicht selber durchzuführen sind, jedenfalls im Normalfall nicht. Also der Erkenntnisweg ist dann nicht der einer zunehmenden Konkretisierung gesellschaftlicher oder institutioneller Bedingungen auf das jeweilige Problem hin, also nicht von oben nach unten, sondern umgekehrt von ungelösten Aspekten des Problems hin zu Bedingungen, die für die Analyse des Problems von Bedeutung sein könnten. Und insofern ist die Bedingungsbedeutungsanalyse problemzentriert. Problemzentriert soll heißen, sie soll vom Problem, sozusagen das psychologisch zu analysieren ist, ausgehen. Und diese Notwendigkeit ergibt sich eben immer da, wo zum Beispiel ungeklärte institutionelle Abläufe geklärt werden müssen oder wo mit Blick auf bloß interaktive Beziehungen oder mit Blick auf bloß unmittelbare Bewältigungsstrategien der Beteiligten das Problem unklärbar ist. Also ich nehme an, dass auch im Alltag eigentlich das, was Bedingungsbedeutungsanalyse ist, natürlich auch immer wieder vorkommt. Also wenn man jetzt versucht, sich zu erklären, warum Leute in einer bestimmten Art und Weise handeln, warum sie Probleme immer wieder perpetuieren, dann gibt es natürlich immer sozusagen die problematische Frage nach den Persönlichkeitseigenschaften, die das Gegenteil von Bedingungsbedeutungsanalyse wäre, sondern eine etwas verquere Art nach Gründen zu fragen, aber die vereigenschaftend ist. Auch dass man sagt, naja, der ist ja auch da unter relativ beschissenen Bedingungen, wo die da immer arbeiten muss und da kommt die schon also dermaßen sauer nach Hause und dann ist also schwierig, mit der noch einigermaßen vernünftig umzugehen oder so. Das wären so erstmal alltägliche Hypothesen über die Bedeutung von Bedingungen, die dann meistens so ein bisschen so im Wirkungsmechanismus verhaftet sind. Aber ich wollte nur sagen, das ist jetzt nichts wahnsinnig nur von der kritischen Psychologie gemacht ist, sondern es wird nur von uns in besonderer Weise betont, weil in der Psychologie häufig eben von diesen Sachen abgesehen wird oder weil eben die Erklärungsebene auf Eigenschaften oder Persönlichkeitseigenschaften zurückgeht. Also beispielsweise auch in der Diagnostik. Dann hat man eben ein bestimmtes Problem und dann denkt man in Eigenschaften, wir können dann schon darüber diskutieren, das will ich jetzt aber nicht weiter ausführen. Und Bedeutungsanalyse heißt eben diese sozusagen auch gesellschaftliche Vermitteltheit von menschlichem Problem mit zu berücksichtigen. Wenn wir jetzt mal ein erstes Resümee ziehen, dann soll also mit dieser Bedingungsbedeutungsanalyse aufschlüsselbar werden unter Bezug auf welche Bedingungen Bedeutung oder besser gesagt mit welchen Prämissen und Gründen verständlich werden kann, warum Menschen so handeln und denken, wie sie es tun. Und das heißt, die analytische Einheit ist damit eigentlich der Prämissengründe-Zusammenhang. Das ist, glaube ich, also nach meiner Auffassung ein relativ wichtiger Punkt. Ich werde da gleich nochmal drauf zurückkommen. Also Prämissengründe-Zusammenhang, das analytische Einheit der Aufschlüsselung sozusagen psychologischer Probleme. Und damit soll eben auch eine gewisse wissenschaftliche Objektivierbarkeit erreicht werden. Also in wissenschaftlichen Zusammenhängen geht es ja auch darum, dass das, was man da also irgendwie analysiert, auf irgendeine Weise objektivierbar ist. Und dafür ist sozusagen das Mittel der Prämissengründe-Zusammenhang. Wenn man es auch mal auf Experiment beziehen würde, dann wären es eben nicht Prämissengründe, sondern wären es Bedingungen und Reaktionen. Also da ist die Einheit Bedingungen und Reaktionen. Und bei uns sind es eben Prämissengründe-Zusammenhänge. Der weitere Punkt ist, dass die Frage der subjektwissenschaftlichen Geltung und Verallgemeinerung, das sind ja sozusagen wichtige Fragen methodischer Art, bezieht sich sozusagen dann auf praktische Lebensvollzüge der Individuen in ihren konkret-historischen Konstellationen. Das ist also nicht eine auf Häufigkeiten bezogene Verallgemeinerung, sondern die Herausarbeitung von Möglichkeitsräumen oder auch Handlungsmöglichkeiten. Also herausarbeiten, welche solche alternativen Handlungsmöglichkeiten gibt es, die als Prämissengründe Zusammenhänge aufzuweisen, nicht auf Merkmale zu gucken, sondern auf Möglichkeitsräume, Prämissengründe Zusammenhang und von da aus zu verallgemeinern. Und da hat Holzkamp den Begriff der Möglichkeitsverallgemeinerung vorgeschlagen und den so formuliert, dass er sagt, das ist das Verhältnis zwischen allgemeinen gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten. Ich würde noch hinzufügen, von Behinderung. Also das Verhältnis von allgemeinen gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten und Behinderung und die jeweils meine Weise der Realisierung dieser Möglichkeiten und Behinderung, wie ich das realisiere, ist der Ansatz, sozusagen zu verallgemeinern. Und zwar insofern, wenn man jetzt, um das einfach zu formulieren, sagt, verallgemeinern könnte man ja fassen, was kann ich eigentlich von anderen lernen? Und wenn jetzt bestimmte Leute in bestimmten Konstellationen in ihrer Lage die und die Handlungsschritte wählen oder verwerfen und wenn ich dann in der ähnlichen Lage bin, kann ich daraus lernen und für mich überprüfen, ob das auch eine Option für mich ist. Und insofern das der Fall ist, ist es im Prinzip dann eine Realverallgemeinerung dieses Prämissengründe-Zusammenhangs. So, und wenn ich jetzt sage, nee, also bei mir ist das aber ein bisschen anders, trotzdem kann ich davon lernen, dann würden wir sagen, dann ist das eine Prämissenspezifizierung, aber auch sozusagen dann im Sinne sozusagen einer subjektwissenschaftlichen Geltung und dann eben auch Verallgemeinerung. Ich könnte jetzt noch was dazu sagen, welchen, sagen wir, weiteren methodologischen Charakter Prämissengründe-Zusammenhänge haben. Ist es interessiert das? Also Verhältnis zwischen implikativen und kontingenten Aussagen oder soll ich das lieber weglassen? Schwer zu beantworten, wenn man nicht weiß, worauf es ausläuft. Also es ist nicht so wahnsinnig lang. Ich guck mal. Also bei einem Prämissengründe-Zusammenhang, ich habe ja gesagt, die Leute akzentuieren aus den Bedingungen für sich gewisse Prämissen, bestimmte Gründe dafür. Und das methodisch zentral ist jetzt, dass es sich dabei um eine definitorische Bestimmung vernünftigen Verhandelns handelt. Also in diesem Sinne sind Prämissengründe sozusagen implikativ. Wenn ich diese Prämisse habe, dann folgen aus meinen Gründen bestimmte Intentionen. Das ist nicht empirisch offen, sondern das ist ein inhaltlicher und zwar sinnhafter Zusammenhang. Und deswegen, weil das diese Art von Sinnhaftigkeit des Zusammenhangs hat, ist das auch einer empirischen Überprüfung weder bedürftig noch fähig. Prämissengründezusammenhänge können nicht empirisch überprüft werden, sie können auch nicht widerlegt werden, weil nämlich wenn jemand sagt, nee, ich komme aber unter den Voraussetzungen zu einem anderen Schluss, dann ist das keine Widerlegung eines individuellen Prämissengründezusammenhangs, sondern einfach nur ein anderer. Und das steht auch nicht in theoretischer Konkurrenz zu anderen Prämissengründezusammenhängen. Das ist keine theoretische Konkurrenz. Also wenn jemand, um da dieses Beispiel, was ich glaube ich auch in einem anderen Zusammenhang jetzt hier schon gebracht habe, wenn jemand, also aus dieser Theorie von dem Wiklund, wenn jemand sagt, wenn jemand bei Bedrohung eines wertgeschätzten Teils seines Selbst überlegt, dass er dafür was tun muss, um das jetzt wieder herzustellen, dann wäre das ein sinnhafter Zusammenhang. Wenn jetzt aber jemand zu dem Ergebnis kommt und sagt, naja, wenn ich mir das jetzt überlege, habe ich vielleicht diesen wertgeschätzten Teil meines Selbst so ein bisschen überbewertet und ändere jetzt mal einfach die Bewertung, das ist doch nicht das, was mich so wahnsinnig interessiert in dem Zusammenhang. Dann sind das zwei Begründungsmuster, die sich beziehen auf die Bewertung wertgeschätzter Teile sozusagen in meinem Leben, die aber nicht in theoretischer Konkurrenz zueinander stehen. Das heißt, das eine widerlegt das andere nicht, sondern es handelt sich um verschiedene Prämissen-Gründe-Zusammenhänge, die nicht in theoretischer Konkurrenz zueinander stehen. Der Witz ist jetzt der, und da komme ich nochmal auf diese Frage zurück mit diesem Begründungs- und Bedingtheitsdiskurs, dass die Prämissen-Gründe-Zusammenhänge als sinnvermittelte Zusammenhänge sich auch durch experimentelle Hypothesen, die im Bedingtheitsdiskurs formuliert sind, durchziehen. Und zwar immer dann, wenn es möglich ist, zwischen den Wann, Wenn und den Dann-Teil einer Hypothese in sinnvoller Weise, subjektiv-funktionaler Weise oder sonst wie immer zu setzen, dann sind das eigentlich keine empirisch unabhängigen Sachverhalte, sondern dann sind das in der theoretischen Formulierung, wie Holzkamp sagen würde, verborgene Sinnstiftungen. Also dieser Text, wo Holzkamp das entwickelt hat, ist ja auch, hast du gemacht, ne? Ist ja auch jetzt, kommt das noch oder war es schon? War schon. War schon, okay, gut. Also da ist das auch, da wo er das gerade entwickelt hat, sozusagen drin. Das heißt, wir können eigentlich immer versuchen, Theorien aus der Psychologie, Sozialpsychologie, Lernpsychologie, allen Bereichen der Psychologie, danach zu befragen, ob sie in dem Sinne Prämissen-Gründe-Zusammenhänge, also sinnvolle Zusammenhänge, in verborgener Weise thematisieren. Also, wenn ich jetzt auf eine ganz simple lerntheoretische Annahme zurückgehe, dass Belohnungen, Verstärkungen dazu führen, dass ein bestimmtes Handeln wiederholt wird. Dann finde ich, kann man relativ einfach einfügen, dann ist das subjektiv funktional. Ich mache irgendwas, werde belohnt, dann mache ich es normal. So. Damit ist das aber jetzt nicht mehr ein, in dem Sinne kontingenter Zusammenhang, sondern eigentlich eine Art implikativer Zusammenhang. Und wenn jetzt aber gesagt wird, dass wir solche Fragestellungen empirisch überprüfen wollen, kann man sagen, nicht nur Holzkamp, Metzler und andere Leute haben es auch gesagt, ist es eigentlich pseudoempirisch. Weil es wird was im Stile von kontingenten Zusammenhängen überprüft, was in Wirklichkeit Prämissengründezusammenhänge sind. Das heißt, wenn jemand jetzt sagt, wenn ich dann mit der Sache belohnt werde, dann werde ich das Verhalten trotzdem nicht wiederholen, dann ist es eigentlich nicht eine Widerlegung des anderen, sondern es ist einfach eine andere Prämissenlage. Und damit steht es auch nicht in theoretischer Konkurrenz. Und was dann an theoretischen Konkurrenzen verhandelt wird, verdanken sich im Grunde sozusagen pseudoempirischen Veranstaltungen. Was man in dem Zusammenhang jetzt noch sagen muss, dass Prämissen Gründe Zusammenhänge, also da haben die empirischen Daten nicht die Funktion, die zu überprüfen, sondern sie können sie nur veranschaulichen oder konkretisieren. Prämissen Gründe Zusammenhänge können nicht überprüft werden, in dem Sinne, wie ich das eben gesagt habe, sondern sie können veranschaulicht und auch konkretisiert werden. Das heißt auch, derartige Aussagen sind durch beliebig viele Fälle weder zu beweisen noch zu widerlegen. Das heißt, sie stehen nicht in theoretischer Konkurrenz zueinander. Man kann auch, das ist auch ein relativ zentraler Punkt, sicherlich auch ein Auseinandersetzungspunkt mit anderen Forschungsansätzen, man kann mit gewissen Gründezusammenhängen keine Aussagen über Häufigkeiten oder Verbreitung von verhandelten Phänomenen machen. Keine Aussagen über Häufigkeiten. Das ist mit Prämissengründezusammenhängen nicht möglich. Interessanterweise ist es auch mit Experimenten nicht möglich. Auch mit sozusagen nomothetisch orientierten Experimenten, weil da geht es ja um Gesetzmäßigkeiten. Und Gesetzmäßigkeiten sind ja Wenn-Dann-Zusammenhänge. Und da wird behauptet, dass immer, wenn irgendwas ist, dann auch was anders folgt. Also, wenn bewusst einfach als Beispiel gewählt, wenn Frustration, dann Aggression. Das ist nur eine sehr einfache Fassung, ist mir klar, darum geht es mir aber jetzt nicht. So, nur aus diesem Wenn-Dann-Zusammenhang ergibt sich keine Aussage darüber, wie verbreitet das Phänomen ist. Gesetze sagen nichts aus über die Verbreitung der Phänomene, die da definiert werden. Das heißt, über die Verbreitung von Frustrationen könnte ich nur was sagen, wenn ich weiß, was über die Häufigkeit von Frustrationen. Aber das ist eine außerexperimentelle Aussage. Ja? Auch wenn ich sage, auf dem Blitz folgt ein Donner, weiß ich noch lange nicht, wie viele Gewitter es gibt und wo die stattfinden. Das heißt also auch, in Experimenten sind eigentlich nur Wenn-Dann-Aussagen möglich und keine Aussagen über Verbreitung. Das wäre also kein sozusagen experimentell sinnvolles Argument gegen Prämissengründezusammenhänge. Wenn ich was über die Verbreitung von bestimmten psychologisch definierten Sachverhalten wissen will, dann muss ich eben repräsentative Umfragen machen. Mit den Erkenntniseinschränkungen, die damit verbunden sind, dass ich nämlich sozusagen die möglicherweise ja, Reichhaltigkeit meiner Weltsicht in Ja, Nein oder Likert-mäßig 1 bis 5 Skalen Antworten geben muss und damit natürlich wesentliche Momente der wirklichen Bedeutungshaftigkeit verloren gehen. In der Zwickmühle steckt man, also wenn ich was über Verbreitung wissen will, muss ich subjektwissenschaftliches Symbol zwangsläufig unterschreiten, indem ich eben, da ich ja keine repräsentative Zahl von, sagen wir mal, qualitativen Interviews, die dann auch noch sozusagen gemeinsam ausgewertet werden, machen kann, sondern auch solche Fragen, Fragebogen, sozusagen das dann fragen muss. Und diese Unterschreitung habe. Es gibt auch ganz interessante frühere Untersuchungen schon dazu, wie sehr die Fragestellung das Ergebnis von Untersuchungen beeinflussen können. Es gibt eine klassische, wie ich finde, sehr schöne Untersuchung. So, jetzt hakt, wie heißt der Typ jetzt? Ist mir gerade eingefallen, aber also die Untersuchung. Aber der ein bisschen französischen Namen, also jedenfalls ein Amerikaner, vielleicht fällt es mir im Laufe der Zeit ein. Das kann ich da, also im Prinzip kann ich darstellen. Da ist ein Mann, der Forscher, ist mit einem chinesisch, wie er sagt, aussehenden Ehepaar durch die USA gereist. Lapierre, genau. Ich wusste auch irgendwie was Französisches. Dankeschön. Lapierre. Ja, der ist sozusagen durch die USA gereist und ist in eine Reihe von Hotels und Gaststätten gegangen und hat dann gefragt, entweder mit diesem Ehepaar oder mit diesem Paar, sag ich jetzt mal, zusammen oder auch wenn die alleine reingegangen sind, ob die bedient werden. Und die Annahme war, angesichts bestimmter rassistischer Verhältnisse in den USA, dass die oft nicht bedient werden. Das Ergebnis war, dass sie bedient wurden. Bis, glaube ich, auf eine Ausnahme. Haben so zig Versuche gemacht. So, dann hat der Lapierre danach, ich glaube ein halbes Jahr später, sowohl an die vorher besuchten Institutionen, aber auch an andere, einen Brief geschrieben, ob die Chinesen als Gäste akzeptieren. Und hat, glaube ich, 90% Absagen gekriegt. So, auch von denselben Institutionen. Und er sagt jetzt Folgendes, daran sieht man, in welchem Ausmaße die Art und Weise, wie ich Sachverhalte ermitteln will, das Ergebnis beeinflusse. Also da ist jetzt gerade sozusagen, also in dem Augenblick, wo eine Face-to-Face-Situation ist, benehmen sich die Leute anders, als wenn sie die Möglichkeit haben, dem auszuweichen. Das ist, zeigt aber auch, inwieweit, also in welchem Ausmaße, also Fragebogen jetzt von realen Situationen absehen und kommen zu dem Ergebnis, Fragebogen kritisch, dass man Fragebogen zum Beispiel mit über Sachen machen kann, mit denen persönliche Begegnungen ausgeschlossen werden können, also beispielsweise über Gott. Dann sagt er, da kann man wahrscheinlich nur so Fragen machen, da ist ja persönliche Begegnung jedenfalls für die meisten Leute irgendwie ausgeschlossen. Aber das zeigt also die Bedeutung sozusagen des Herangehens oder beispielsweise auch ganz interessant Wahlvorhersagen. Ich meine, die werden jetzt auch immer schlechter, das hat damit zu tun, dass früher bestimmte stabile Milieus jetzt nicht mehr so funktionieren, wie das vorher der Fall war, aber trotzdem ist ja die Vorhersage noch relativ gut. Das hängt aber damit zusammen, dass die Wahl selber dasselbe Verhalten repräsentiert, was die Beantwortung eines Fragebogens repräsentiert. Ich muss irgendwo Kreuz machen. Das heißt, meine kompletten, möglicherweise komplexen Weltsichten muss ich reduzieren auf ein Kreuz. Und das muss ich im Fragebogen auch. Und weil es da natürlich nur eine strukturelle Übereinstimmung gibt, kann man da auch zu relativ hohen Vorhersagen kommen, obwohl auch da bekannt ist, dass Leute unter Umständen dann doch was anderes wählen als den Fragebogen zwei Wochen vorher sagen. Und trotzdem ist da die Übereinstimmung. Aber der Punkt ist eben der, es ist diese Art von Reduktion. Aber diese Art von Reduktion ist erforderlich, wenn ich sozusagen Aussagen über die Verbreitung von Klischees und so weiter haben will. Nur wie ich die interpretiere, ist aus meiner Sicht absolut spekulativ. Ich kann zwar bestimmte Vorannahmen machen, aber ob die dann von den Leuten auch geteilt werden, die diese Antworten geben, ist damit keineswegs gesagt. So, das wäre jetzt sozusagen das, was ich allgemein zu diesen Fragen sagen wollte. Und jetzt